in a pole. I'm up with the mission, these wood, with the apparatus glow. Rettet die Analbabys, der Nazi in der Festmord. Rettet die Analbabys, das Fleisch am deutschen Wort. Rettet die Analbabys, der Nazi in der Festmord. Rettet die Analbabys, denn am Ziel, das ist Mord. Am Ziel ist Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Wer einmal Gott in der Tor, der weiß nicht, was tat. Der hat was gefressen und trinkt damit die Analys im Körper. Monster, die Hören abgeschafft, das einfach nur geht und steht. Damit die Scheiße leben kann und neues Leben entsteht. Rettet die Analys, denn am Ziel, das ist Mord. Analbabys, ganz gleich an welchem Ort. Rettet die Analbabys, den Abziehen, das ist Mord. Rettet die Analbabys, ganz gleich an welchem Ort. Abziehen ist Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Jeden Tag das gleiche Spiel auf dieser unseren Welt. Menschen gehen auf das Klo und ziehen ab, was aus ihnen fällt. Sie töten und sie morden die Analbabys in ihrem Po. Dann macht unsere Mission sie die Spur für die Apparamentklo. Das ist Mord. Rettet die Analbabys, ganz gleich an welchem Ort. Rettet die Analbabys, denn am Ziel, das ist Mord. Rettet die Analbabys, denn am Ziel, das ist Mord. Am Ziel ist Mord. Mord. Mord. Mord.